Der Schaumbad, der Schaumbad, der Schaumbad, der Schaumbad. Hallo, Peter. Grüß dich. Ah, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen. Willkommen zur Super Fun Time mit Jean-Klaus Prüm und Peter Frohbart. Heißt nicht jeder Bart. Peter heißt Frohbart. Nicht jeder Bart. Jeder Bart? Ach, du musstest dir doch später, früher bestimmt auch immer den Spruch anhören. Peter heißt nicht Dieter. Nee, habe ich wirklich noch nie gehört. Den hast du noch nie gehört, weil nee, Namenswitze hört man eigentlich jeden immer. Aber ich denke auch immer, ich habe eigentlich schon alle Namenswitze gehört, aber es gibt dann immer doch mal wieder neue. Das freut mich denn, aber Peter heißt nicht Dieter. Der ist aber ziemlich schwach. Ja, natürlich ist er schwach. Ist ein Namenswitz. Vielleicht habe ich den schon gehört und dann halt, es gibt auch gute Namenswitze, so wie Johannes Paul der Prümmte. So zum Beispiel, ja. Genau. Der ist sehr gut. Ich werde häufig mit Päpsten verglichen. Du, apropos Päpste, wollen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer begrüßen? Weil wir heute nett sind. Habe ich schon gemacht. Ach so. Du musst es noch machen, ja. Viel Spaß. Hallo, willkommen zum Schaumbad. Der Podcast, der sich von allen anderen Podcasts dadurch auszeichnet, dass er von mittelalten weißen Männern gemacht wird. Ja. Ist dir mal aufgefallen, wie die Corona-Zeit jetzt, also wie viele Podcasts von mittelalten weißen Männern jetzt auch wie Phönix aus der Asche, obwohl hier wäre ein positives Bild, einfach aus irgendwelchen Kanallöchern rausgekrochen kommen? Ja, es ist sehr viel gerade, aber es ist gut. Wir hatten das Thema ja schon ein paar Mal. Ja. Dass wir alle regen sich auf, dass es zu viele Podcasts gibt. Jetzt sind wir selber an dem Punkt. Aber eigentlich sollten wir das nicht. Wir sollten uns freuen. Tue ich den Scheiß natürlich nicht. Ich wollte halt einfach nur mal tatsächlich andere Gruppen als mittelalte weiße Männer dazu animieren, auch mal einen Podcast zu machen. Gibt ja auch welche, aber irgendwie scheint das Ding von mittelalten weißen Männern zu sein, sich mitteilen zu müssen. Wenn sie so viel interessantes Zeug haben wie wir, dann ist das ja auch kein Wunder. Ja, wir Weißen haben einfach so viel tollen Scheiß zu erzählen. Ja, Wahnsinn. Weil wir weißen Hetero-Männer, was wir alles zu erzählen haben, weil wir erleben ja so viel. Genau, und wir können auch so viel erklären. Ja, weil wir so eine gute Bildung haben. Ja. Im Gegensatz zu den homosexuellen, nicht weißen Frauen. Ja, zum Beispiel, ja, genau. Guter Start. Super. Sehr, sehr gut. Genau. Ja. Corona macht uns ein bisschen verrückt. Also in der letzten Folge, die haben wir ja noch so getan, als wären wir gar nicht von irgendwas beeindruckt oder hätten gar nicht mitbekommen, dass ein Virus da ist. Ich glaube, das funktioniert nicht mehr, da wir die ganze Zeit zu Hause sind und auch jetzt in unseren jeweiligen Villen sitzen, in den kleinsten Räumen, damit es am wenigsten schallt. Ja, den kleinsten Raum finden war gar nicht so leicht. Ich wusste gar nicht, dass ich den habe in dem Raum, in dem ich gerade sitze. Ja, ich war auch lange auf der Suche, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich auch tatsächlich zwischenzeitlich verlaufen. Ja. Mir sind auch Mitbewohner aufgefallen, also die müssen zu meiner Familie oder meinem erweiterten Familienkern gehören, weil sonst dürfen die ja gar nicht da sein. Auch. Ja, stimmt, wahrscheinlich, sind sie verwandt mit dir. Genau, die haben mich auch freundlich gegrüßt. Ja. Wie haben sie dich genannt? Mein Herr. Mein Herr, okay. Ja, das muss und, Familie sein, ja. Und zwei haben auch gesagt, Herr Vater, Herr Vater. Ah, Kinder, du hast Kinder, die schon sprechen können, die scheinbar. Du nicht kennst. Scheinbar. Ja. Sehr gut, wegen Corona, ich leide immer noch ein bisschen an Banana. Ich hoffe, ich überwinde das bald und dann kann ich endlich Corona kriegen. Was war nochmal Banana? Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Entschuldigung. Ja, das ist so eine Krankheit aus Südamerika. Okay. Wird über Fliegen in Bananen übertragen in weiße, männliche Heterokörper. und da kann man aber Jump'n'Run-mäßig auch ausweichen bei diesen Bananenchen. Ja. Also wenn man die Banane, fliegende Banane kommen sieht, dann kann man auch hüpfen zum Beispiel auf die Banane drauf. Ach so, ja, klar. Ja. Ja. Nee, nicht fliegende Bananen. Fliegen in Bananen. Kleine so, Fliegen. Fliegen in Bananen. Ich dachte fliegende oder, Bananen. Oder Käfer. Insekten. Man sieht ja häufiger fliegende Bananen auch, deswegen. Ja, bei Donkey Kong zum Beispiel. Zum Beispiel. Siehst du? Da habe ich mich auch dran gedacht, eben als ich meinte, da kann man wie im Jump'n'Run dann ausweichen. Ja, wenn du Banane und Jump'n'Run in einem Satz benutzt, da gibt es, glaube ich, 100% der Menschheit, zumindest der weißen Männer, denkt an Donkey Kong. Glaub Was ich. Ist das? Weiße Männer? Genau. Das sind die Typen, die immer Podcasts machen. Den ganzen stimmt, so eine Tag. Unterprivilegierte Gruppe von Menschen. Genau die. Genau. Ja, cool. Hast du irgendwas Tolles erlebt? Ja, einiges. Echt? Nee, also wenig. Also man ist halt viel zu Hause, gell? Jetzt können wir ja mal offen drüber sprechen. Man ist viel zu Hause. Man ist sehr, sehr viel zu Hause. Auch jetzt sind wir wieder zu Hause. Ja, man fängt immer früher an zu trinken. Bald muss ich mir. Man fängt immer früher an zu trinken am Tag. Ja, ich wollte dir nur widersprechen. Da geht mir nicht so tatsächlich. Ja, du bist ja auch ein Gesundheitsfreak. Ich bin tatsächlich ein Gesundheitsfreak. In dem Falle, dass ich jetzt tatsächlich jeden Tag eine Stunde spazieren gehe. Oh, nicht schlecht. Ja, weil hier oben bei mir am Berg ist sehr, sehr ruhig um die Mittagszeit auf der Straße. Also ich muss sehr wenigen Menschen ausweichen, so dass ein sehr gemütliches Spazierengehen auch ist. Und ich gehe immer am Bismarckturm vorbei, wo man auch einen hervorragenden schön. Ausblick hat. Ja. Bismarck, das war ja auch ein guter, ganz guter. War auch ein alter weißer Mann. Ja. Aber der Turm heißt halt nun mal so. Ich finde auch, die Könige haben ihre Türme damals wahrscheinlich redlich verdient. Sonst Absolut, hätten sie ja keinen das, Turm bekommen. Also. Ist das sowas wie so ein Bismarck-Turm? Gibt es die in mehreren Städten? Ist das sowas wie eine Führereiche, was für Bismarck dann gebaut wurde? Oder Führereiche für Hitler angepflanzt? Ich war tatsächlich mal drin und da war auch jemand von dem Förderverein, die diesen Turm betreiben. Also jetzt, im Moment ist der zu. Es gibt einen Bismarck-Förderverein? Nee, einen Förderverein für diese Türme irgendwie. Mhm. Und so ganz klar weiß ich, da müsste man mal nochmal nachlesen. Auf jeden Fall, warum der Turm so heißt, hat tatsächlich mit dem Kaiser zu tun natürlich. Und wurde von irgendeinem Studentenbund damals, wurden Türme aufgebaut, damit man so schön in die Ferne blicken kann. Und natürlich benennt man die nach dem Kaiser. So habe ich die Geschichte auf jeden Fall im Kopf. Ja, also der Kaiser Bismarck selbst hat die gar nicht gebaut. Bismarck war doch nicht Kaiser. Nee, König. Der war Imperator. Reichskanzler AD. Reichskanzler war der. Naja. Ja, aber das ist gut. Leute, engagiert euch in Fördervereinen, auch genau. Wenn es der nächste Bismarckturm ist oder die nächste Führereiche. Ja, gibt ja Fördervereine, die vielleicht nicht so gut sind, aber gegen Türme und Eichen hat ja niemand was. Sag mal, wir haben heute wieder ein ganz gefährliches Fahrwasser, dank dir. Ja, das ging schnell wieder, wieder. Genau. Aber ich glaube, wir waren auch zu harmlos in letzter Zeit. Ach so, hast du dir das extra vorgenommen? Ja, wie geht's eigentlich deinem Penis? Die gute alte Frage von Todd aus Scrubs, die beantworte ich gerne. Sehr gut, sehr gut. Deinem Penis geht sehr gut. Ja, glaub schon, ja. Wir haben uns länger nicht mehr gesehen. Du und dein Penis. Ja. Weil du so fett geworden bist in der Isolation. Dadurch, dass ich ja viel laufe jetzt, weil ich vorher nicht getan habe, habe ich tatsächlich abgenommen. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der jetzt in ganz Deutschland abgenommen hat über Corona. Wahrscheinlich, ja. Oder halt diese 1 Million Jogger, die man überall sieht. Ja, aber so wie die joggen, können die nichts abnehmen. Man sieht halt einfach, die machen sich nur die Knie kaputt, habe ich mir gedacht. Weil wenn du keine Übung da drin hast, dann ist das auch nicht gut. Deswegen bin ich ein Flaneur. Der passt auch zu meinen französischen Wurzeln. Oui. Ja. Ja, aber laufen oder gehen oder rennen oder was auch immer, sich bewegen, draußen in der Kälte, davon kriegt man auch einen kleinen Penis. Also direkt danach. Kurzfristig, ja. Ja, genau. Also wenn du in der Kälte dich draußen bewegst, dann kommst du heim, gehst unter die Dusche, guckst an dir runter und denkst, oh, wo bist du, Penis? Ja, Mensch, ich glaube, das ist ein Thema, da haben noch wenig Leute drüber nachgedacht. Ja. Aber er kommt wieder, er kommt wieder. Also kommt wieder, falls, ja. Falls ihr das Problem habt, Geduld, Geduld. Geduld heilt alle Penisse. Das ist ja so ein Spruch. Hab Geduld ich auch mit. Ist auch eine schöne Sache für die jetzige Zeit. Einfach Geduld. Ja, ja. Bleiben wir geduldig. Ja, ich muss mir bald einen Wecker anfangen zu stellen, weil ich ja immer früher anfange zu trinken. Muss ich. Ach so, stimmt, damit du immer früher aufstehst und dann irgendwann lebst du in einer ganz anderen Zeitzone. Irgendwann trinke ich zum Frühstück und dann irgendwann wird es ja noch früher und dann muss ich vorher aufstehen. Ja, und dann bist du wirklich in einer anderen Zeitzone. Ja, wann wird es eigentlich hell morgens? So um 11 vielleicht? Morgens? Ja. Ja, ich bin ja schon meistens um 5 eine Runde joggen. Ah, okay. Ist da schon hell? Ich habe keine Ahnung, wann es hell wird. Nee, da laufe ich mit so einer Stirnlampe und meiner Jack Wolfskin Outdoor-Jacke eine Runde. Ah, welche Farbe? Irgendeine bunte. Eine unangemessen bunte Farbe. Das habe ich heute gelernt. Es gibt ein Wort für nicht definierbare Farbe. Ach, wirklich? Ja, aber jetzt fällt es mir natürlich nicht ein und unangenehme Situation, schnell Themawechsel. Wie geht's deinem Penis? Ganz gut. Danke. Glaube ich. Warum fragt er danach? Die Scrubs-Folge ist übrigens hervorragend, weil der JD ja da wirklich ein Problem mit seinem besten Stück hat. Ja, ja, ja, das ist super. Und dann, warum fragt er mich das? Und dann, halt, das fragt er jeden. Und dann geht Todd ja weiter über den Flur. Ja. Ach, war eine schöne Serie. Ah, Scrubs, das waren Zeiten. Ich habe auch gesehen. Ich habe sie komplett auf so silbernen Scheiben. Die hat man früher gekauft, um Serien zu gucken. Also rein theoretisch könnte ich sie schauen. Gibt es, glaube ich, oder gab es auch im Internet mal. Ah, okay. Verrückt. Ich habe gesehen, JD und Elliot haben einen Podcast zusammen. Och, das ist aber ein schöner. Den finde ich jetzt schon sympathisch. Ja, ich habe auch nur irgendwie ein Announcement dazu gesehen. Werde es mir natürlich niemals anhören, aber sympathisch finde ich es trotzdem. Ja, in ihrer Rolle auch als JD und das wäre geil, ja. Elliot. die durchgeknallte Irre aus Connecticut. Ja. Und JD halt. Und JD halt. Ja, schön. Ja, ich habe dich gestern im Fernsehen gesehen. Du warst in meinem Fernseher. Ja, das war das erste Mal, dass ich mich nochmal unter andere Menschen, und das waren ja nur ganz, ganz wenige, bewegt habe, um diese Live-Lesung zu machen. Und auch das erste Mal irritierend, dass ich wirklich die ganze Zeit Social Distance habe mit Personen. Also, dass man immer so 2 Meter voneinander weg war. Das war sehr, sehr komisch. Ach so, mit den Menschen, die vor Ort waren. Genau, die wenigen Menschen, die vor Ort waren, da hat man noch Abstand gehalten natürlich. Ja, ist schwierig, gell? Vor allem dieser hotte Kameramann, den nicht direkt abzuknutschen. Alle erotisch, wirklich. Ist also hart. War gestern ein Festival der Erotik, da musste ich mich wirklich zusammenreißen. Ja, aber ich meine, das war ja beruflich. Also genau, ja, und beruflich machst du sowas ja nicht. Genau. Ja. Ja. Ich meine, beruflich treffe ich mich auch mit Menschen, weil die Wirtschaft, die muss ja weiterlaufen. Die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Du hast wieder deinen Christian Lindner-Anfall, da musst du aufpassen. Ja, ey, wie oft ich diesen Satz gehört habe in letzter Zeit. Ich mache mir Sorgen um die Wirtschaft. Welchen Satz? Ich mache mir Sorgen um die Wirtschaft. Die Wirtschaft. Welcher Satz? Sag nochmal ein paar Mal die Wirtschaft. Die Wirtschaft. Ich mache mir große Sorgen um die Wirtschaft. Ja, da sehe ich sofort, also da muss man aufpassen, dass man nicht so ein Christian-Lindner-Syndrom entwickelt, weil dann geht auch ratzfatz und du hast irgendwie so ein Finanzdienstleister-Startup gegründet oder so. Oder ein Finanzleisterdienst. Genau, oder ein Finanzleisterdienst. Aber wenn du zu viel Christian Lindner hörst, dann machst du automatisch irgendein Startup. Aber nicht so ein Social Entrepreneurship, wo du irgendwas Tolles machen willst, sondern einfach nur ein geiles Startup zum Kohleschiffen. Geiles Startup. Irgendwas, wo man gegen einen Crash wetten kann. Ja, oder auf Dürren oder so ein Zeug. Nee, auf einen. Weißt du, wie sowas läuft? Wie man sowas macht? Also rein handwerklich? wie man gegen einen oder auf einen Crash wetten kann, dass man da dann. Ich besitze also, ja nochmal so eine Telekom-Aktie. Woher soll ich dann wissen, wie so ein Crash geht? Ja, weißt du auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Du bist doch promovierter BWLer. Finanzdienstleister. promovierter Finanzleist. Nee, das hast du falsch verstanden. Ich bin prominenter Finanzdienstleister. Ah, ich bin Maschmeyer. Wie Christian Lindner. Wie Christian Lindner oder Maschmeyer. Oder Friedrich Merz. Okay. Und nee, aber ich habe diesen Satz nicht nur von Christian Lindner gehört. Ich mache mir Sorgen um die Wirtschaft, sondern wirklich aus meinem privaten Umfeld öfter. Okay, aus deinem privaten Umfeld. Was sind das für was habe ich für ein privates Umfeld? Naja. Hoffentlich hängt Friedrich Merz. Hört Friedrich Merz häufiger bei dir? Hängt der da manchmal rum? Ja, mit dem treffe ich mich aber nur zum Spazieren. Zum Spazieren, ja. Ja, ja, also wir ohne Fummeln, ohne Fummeln. Ja. Gut, haben wir mal gegrillt auf seiner Terrasse. Ich habe aber mein eigenes Klo mitgebracht. Was habt ihr so gegrillt? Was würde bei Friedrich Merz auf dem Grill landen? Oh, seine Ehefrau? Ja, vielleicht auch ein Kommunist. Aber ich glaube, Friedrich Merz ist tatsächlich nicht so der Luxusgriller. Also erstmal hat man ja den Reflex zu sagen, okay, der macht sich einen leckeren Lachs oder Scampis oder so. Aber ich glaube, oder auch so ein super teures Stück Fleisch, irgendwie dry-aged oder so. Aber ich glaube, Friedrich Merz ist so ein Kotelett-Typ. So ein Schweinenackensteak. Schweinenacken, die im Viererpack bei Lidl für 2,95 in dieser Ich weiß nicht, ob er sich günstig kauft, aber er ist so ein Schweinenackentyp. Wenn du ihn anschaust, weißt du sofort, das ist ein Schweinenackentyp. Das ist wie damals Helmut Kohl, da wusstest du auch sofort, Saumagentyp. Der ist gerne. Ist ja auch ein Zeichen für Männlichkeit, wenn man richtig asoziales Fleisch isst und nicht kein gutes, zartes. Stimmt, ja. Weil dann hat man einen richtig männlichen, geilen Kiefer. Ja, wahrscheinlich ist Friedrich Merz auch so jemand, der dann noch so auch immer Bier drüber schüttet. Wenn die Glut schon fast aus ist, trotzdem nochmal wegen des Geschmacks. So. Ich schütte da nochmal drüber. Aber hat natürlich auch so ein edles Pilz irgendwie dann in der Hand. Aber kein Craft-Bier, sondern einfach nur so ein Pilz, weil ein bisschen teurer aussieht. So ein Budweiser. So ein Budweiser, ja. Der passt. Obwohl Budweiser ist jetzt, glaube ich, kein so teures Pilz, oder? Ja, aber es ist so ein Tick, gutes Wort, Tick sophisticateder als ein regionales, woher kommt der eigentlich, so ein Hasseröder, oder? Ja, woher kommt Friedrich Merz? Gute Frage. Warum reden wir eigentlich so viel über ihn? Auch eine gute Frage. Aber woher kommt er? Ich würde sagen Niedersachsen. Wir sind, habe aber keine Ahnung. Oder NRW. Friedrich Merz Ultras sind wir. Wir sind schon Z-Ultras. So, er ist geboren in Brilon. Brion. Brilon. Das ist NRW, oder? Brilon. Sauerland. Östliches Sauerland. Boah, Nordrhein-Westfalen. Ja. Ah, Sauerländer, ja, das passt. Ganz klar. Woher sonst? Aus dem Saarland. Alle wichtigen Politiker kommen aus dem Saarland. Stimmt, ja. Ja, Annegret Kramp-Karrenbauer. Karl Marx. Nee, die kommen alle aus Rheinland-Pfalz. Bruce Willis. Nee, Bruce Willis, seine Vorfahren kommen tatsächlich auch aus Rheinland-Pfalz. Du bist sehr gut. Rheinland-Pfälzer nennen. Donald Jörg Trump. Auch tatsächlich leider Rheinland-Pfalz. Ja? Ja. Sein Großvater ist doch aus die Trumps, oder? Ja, die kommen auch, irgendwo aus Rheinland-Pfalz. Natürlich. Aus der Pfalz irgendwo. Alle aus der Scheiß-Pfalz oder der Eifel. Und Saarland hat halt solide Politiker. Da hast du Annegret Kramp-Karrenbauer, Oskar Lafontaine und natürlich der gute alte Erich Honecker. Ja, stimmt, Honecker. Ja, vergessen ja viele Leute. Deshalb dachte ich vorhin Marx. Aber Marx war weder Politiker noch Saarländer, oder? Genau, der kam aus Trier, das in Rheinland-Pfalz. Aus Trier, natürlich. Ja. Ich hätte jetzt irgendwie auf Chemnitz getippt. Aber wie ich darauf komme, keine Ahnung. Nee. Trier hieß ja früher zu DDR-Zeiten Karl-Marx-Stadt. Ach, Trier lag, war das? Lag aber nie in der DDR. Deswegen wurde es auch nie so genannt. Aber hieß offiziell so. Offiziell, ja. Ja. Was ist deine Lieblingsband aus Trier? Aus Trier. Mhm. Also Karl-Marx-Stadt. Hast du eine bestimmte als Witz im Kopf, oder? Naja, der ist relativ lame, der Witz, der jetzt gleich kommt. Die Auflösung, die Punchline. Ja, hau mal raus. Was ist deine Lieblingsband aus Trier? Fragezeichen. War die Feedline. Punchline ist Kraftklub. Ah. Weil die ja aus aber die kommen doch aus Chemnitz. Ich verstehe nicht. Ja, sollen wir noch länger auf diesem rumreiten? Oder ja, wechseln? ich finde, da könnten wir noch 10 Minuten machen. Also ich finde ja auch im Endeffekt dann eine Pause. Machen wir noch 10 Minuten Kraftklub, Karl-Marx-Stadt, Trier-Gags und dann Pause. Ja, finde ich alles super. Klar. Und gut, nach der Pause steigen wir dann nochmal damit ein. Finde ich sehr schön. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also, dann hau mal deine besten Trier-Kraftklub-Chemnitz-Witze raus. Du hast 9 Minuten und 5 Sekunden. Wieso muss ich jetzt alleine welche machen? Du hast doch die guten Punchlines gehabt. Ich hatte jetzt schon einen, jetzt bist du dran. Ja. Nee, das ist mir irgendwie... Bin ich dafür zu lethargisch heute? Ja, zu viel Druck. Tut mir echt leid. Ich bin einfach zu. Ich bin ausgebrannt wie Friedrich Merz. Ich verstehe das. Ja. Ich fühle mich heute so leer, ich fühle mich Brandenburg. Ja, genau. Reinhard Grebe hat es eigentlich immer auf den Punkt gebracht. Ich bin der Kapitän. Hört euch mal bitte das Hörbuch Global Fish von Reinhard Grebe an, alle. Ist sehr gut. Ja, großartig. Kann ich nur so sagen. Ich habe davon immer nur die gleichen 2 Minuten vorm Einschlafen bei einem gemeinsamen Ausflug mit meinem Lieblingspodcast-Kollegen Friedrich sehr Merz. Häufig gehört. Aber war immer wieder gut. Ich bin der Kapitän. Sehr schön. Nee, du, aber wir könnten tatsächlich gleich eine kurze Pause machen. Und ich hätte tatsächlich noch einen Vorschlag, worüber wir nach der Pause reden könnten. Ja, da bin ich gespannt. Und zwar, dass wir uns jeweils unseren dämlichsten Job oder verrücktesten Job ever vorstellen. So ein bisschen in der Vergangenheit, so ein bisschen nostalgisch werden. Ah, okay. Aber mit bescheuerten Jobs. So große 5-mäßig, große 3-mäßig oder jeder hat nur einen? Vielleicht fallen uns auch 2 ein, aber ich würde keine Rangliste, glaube ich, machen. Okay, ja, da muss ich noch in mich gehen. Wir können auch nur von einem erzählen, zum Beispiel. Mhm. Aha. Mhm. Ich weiß eh, dass du Parcours erfunden hast und damals Airlining genannt hast. Da bin ich mir relativ sicher. Das ist aber kein cooler Job. Ach, du hast damit gar kein Geld verdient, oder wie? Nee, das war ein Extremsport. Erfinder von Extremsportarten verdienen damit kein Geld. Glaubst du, der Erfinder vom Bungee-Jumpen? Na, vielleicht. Der hat es bestimmt patentiert. Ich weiß auf jeden Fall hier diese Jochen-Schweizer-Sachen, dass man mit Extremsport schon ziemlich viel Geld verdienen kann. Ja, kann man, aber der Erfinder ja nicht, oder? Also das ist so wie Skateboarding. Das haben irgendwelche Teenager aus Kalifornien haben Skateboarding erfunden. Glaubst du, sie haben damit Geld verdient? Nee, Und genau so einer war ich auch. Wie ein Teenager in Kalifornien habe ich Parcours erfunden. Genau, du hast es nur falsch genannt. Airlining, das haben die Leute verstanden. Und dann kam ein Franzose und hat gesagt, non, Parcours. Non, je ne parle pas anglais. Und dann hat er Parcours natürlich verkauft ohne Ende. Weil bei Parcours kann man ja so viele Produkte anbieten. Ja, ordentliche Schuhe, Skistöcke, Mauern, Gebäude, Treppen, Städte. Ja, cool. Ja, sollen wir eine Pause ballern jetzt? Ja, also letztes Mal hatten wir gar keine Pause und dann war ich so ein bisschen traurig, als ich alles zusammengeschnitten habe, dass ich ja gar nichts mehr in der Mitte schneiden muss. Da war der einfach langweilig. Da war mir so langweilig, dass ich einfach in eine andere Folge nochmal eine Pause reingeschnitten habe. In der alte. Und die dann heimlich im Internet ausgetauscht habe. Das ist voll die gute Idee. Wir könnten so Outtakes in Folge 9 oder so schneiden. Outtakes von Folge 29 in Folge 9. Ja, was auch mal lustig wäre, tatsächlich aus alten Folgen einfach eine neue zusammenzubasteln. Weil wir reden ja eh immer über die gleichen Themen. Weil sie einfach immer so einzelne Gesprächsfetzen hintereinander schneiden. Heute sind wir nämlich auch so wirr. Das würde super funktionieren. Einfach ja, total. So. Ich mein, okay, aber, jetzt haben sie wieder Thema gewechselt, aber machen sie ja ständig. Ist doch super. Das wird ja schon längst gemacht. Da gibt es ja den YouTube-Kanal Best of Schaumbad. Checkt den mal aus, abonniert den. Ist, stimmt. Unauthorized, wie man so schön sagt. Lasst ein Like auf unserer Fanpage. Aber der ist nicht von uns. Das ist nicht autorisiert. Eigentlich läuft ein ziemlich fetter Zivilprozess gegen den Betreiber dieses Kanals. Weil der heißt Günni. Wer, der Kanal oder der? Nee, der Betreiber heißt Günni, ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau, mit dem gibt fette Klagen gegen den von unserer Seite aus, aber geil ist trotzdem. Also schaut es euch an. Best of Schaumbad. Ja. Haut rein. www.http Doppelpunkt / ich weiß nie in welche Richtung. Ich glaube, unten links fängt es an, oben rechts hört es auf und davon 2. Ja, aber dann noch einen, der andersrum ist. Genau. Einfach dann zum Spaß. YOU. Habt ihr Stifte schon? Soll ich nochmal anfangen? Ich fange nochmal an, jetzt müsstet ihr alle Stifte haben. Also http Doppelpunkt, also 2 übereinander Punkte. Dann dieses / Querstrich, wie man es auch nennen mag, ist bei der 7, also Shift 7. Ja, also das, von links unten nach rechts oben. Genau, das zweimal. Passt auf, dass ihr nicht Alt Grr drückt und dann 7, weil dann kriegt ihr diese, diese abgefahrene Klammer. Genau, und dann YOUTube.com. Und dann einfach in dieser Suchdings. Best of Schaumbad. Hast du Tube.com gesagt? Ich hab Tubaka. So ein cooler Rapper-Name wäre fast. Tubaka. Tube.com. Ja, auch ein guter Rapper-Name. Tube.com. Tube.com. So wie ja. Kim.com. Der war ja auch lustig. Ja, jetzt freuen sich alle die ganze Zeit schon auf die Pause. Ja, eigentlich haben wir jetzt schon versaut, Nickel. Ja, okay, dann machen wir keine weiter und machen noch 2-3 Stunden ohne Pause jetzt, oder? Alles klar. Ja, lass uns doch nochmal über Trier und Kraftklub reden. Nein, Quatsch. Lass uns jetzt die Pause machen. Kids, wir sind gleich wieder am Start und erklären euch die Welt, weil wir können das besonders gut. Bis dann, gleich. Kids. Du kannst 1 Million Fische ans Land, aus dem Wasser und ans Land legen, die werden sich nicht verwandeln. Die werden einfach nur sterben. Ey, Kollege, was ist denn mit der Evolution? Weil das Ding ist ja auch, der Fisch, der ans Land springt, warum sollte er das überhaupt erstmal tun? Ja, also erstmal die erste Frage. Ja, wir springen ja auch ins Wasser. Ja, klar, aber wir gehen dann auch wieder raus. Und wir haben jetzt bis jetzt über die Menschheitsgeschichte, uns gibt es jetzt auch schon ein paar Jahre, auch nie gelernt, unter Wasser zu atmen. Ne? Passiert halt einfach nicht. So, jetzt kann man sagen, ja, die Fische gibt es aber schon länger, die gibt es ja Millionen. Aber selbst wenn der Fisch seine Lunge ein bisschen vergrößert oder so, oder ja, der eine Fisch überlebt ein bisschen länger an Land. Der stirbt ja trotzdem. Der geht ja nicht wieder ins Wasser zurück und gibt sein, wenn das jetzt ins Erbgut übergehen würde, dieses verlängerte Atmen, das gibt ja dann nicht mal weiter. So. Das wird ja dann nicht mal weitergegeben in seiner Nachfolgegeneration. Das heißt, selbst wenn der jetzt ein bisschen länger an Land atmen kann, der stirbt trotzdem und der nächste Fisch, sein Sohn meinetwegen, oder der hatte keinen Sohn mehr, das ist ja das Ding, der zeugt ja keine Nachkommen, die irgendwie dann das übernehmen, was er vortrainiert hat. So, ne? Jo, da sind wir wieder. Zurück. Ja, jetzt haben wir gleichzeitig angefangen zu sprechen. Ja, super, sollen wir das nochmal machen? Das ist das Schöne, wenn man am Telefon ist, gell, und einen Podcast aufnimmt. Ja, ich sehe deinen Mund nicht. Ja, ich glaube, unsere... Ich brauche das. Ich glaube, unsere Folgen jetzt sind auch tatsächlich, die Corona-Folgen sind so ein bisschen so wie unsere erste Folge. So, wir quatschen wir einfach immer ins, wir, zeitgleich wir, rein, genau. Wir quatschen einfach dass die ganze wir uns mehr Zeit. Ins Wort fallen. Ja, ständig eigentlich. Und aufgrund dass wir der telefonieren. Genau. Und dass wir telefonieren während einer Folge. Oh, jetzt reden wir wirklich komplett gleichzeitig. Ja, aber jetzt war ich auch ein bisschen extra, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe jetzt abgewartet, bis du deinen Satz fertig gesprochen hast und jetzt sag ich wieder einen. Nämlich folgenden. Hast du dir einen guten Job überlegt, nicht überlegt? Du wolltest was von einem nervigen, blöden, nee, wie hast du es genannt? Einen interessante Jobs. Interessanten Job. Ja, oder Jobs, die man nicht alltäglich macht. So, ja. Ist mir eingefallen. Weil ich tatsächlich professioneller Schwarzfahrer war. Okay. Und für Schwarzfahren und erwischt werden bezahlt wurde. Das war ein sehr schöner Job. Nochmal. Was? Du hast, bist beruflich schwarz gefahren. Ich bin beruflich schwarz gefahren. Ich habe die Kontrolleure kontrolliert sozusagen. Und das war ein ganz interessanter Job, weil man tatsächlich immer schöne Rollen spielen konnte und sich dann beim Schwarzfahren abwischen lassen hat. Mit einem Kinderticket zum Beispiel. Oder ohne. Mit einem was? Mit einem Kinderticket als Erwachsener fahren. Ah, okay. Ja, aber ich habe doch ein Ticket. Was wollt ihr denn von mir? Ja, habe ich als Job gemacht. Und das hat auch zu abstrusen Situationen geführt, weil man ja, nachdem man kontrolliert wurde, weiterfahren darf, dann in den Verkehrsmitteln. Und, ach so, ja. Ja. Ja gut, macht Sinn. Ja. Man bezahlt ja dann, ja. Genau, und man hat halt den angepissten Fahrgast gespielt, der dann auch noch zu Unrecht kontrolliert wurde. Und ab dem Moment, wo die Kontrolleure raus waren, hat man sich dann aber fröhlich hingesetzt und angefangen, Fragebogen auszufüllen oder so. Und die Leute haben den Stimmungswechsel als sehr verstörend wahrgenommen. Und ich habe auch mit einem Kumpel damals telefoniert, weil man die Kontrolleure ja auch erwischen musste manchmal. Und habe ihm dann noch Tipps gegeben, wo er sich erwischen lassen kann. Und eine Frau mir gegenüber hat mich für verrückt gehalten, glaube ich. Tatsächlich, weil ich, nachdem ich erwischt wurde, noch einen Freund anrufe und ihm erzähle, wo er denn jetzt gleich erwischt werden kann. An welcher Stelle er jetzt am besten einsteigt, um dann kontrolliert zu werden. Wurde man provisionsmäßig bezahlt dann sozusagen in dem Job? Also pro Erwischen hat man 12,95 Mark gekriegt? Oder? Du hast für Erwischen noch mal ein bisschen, also auf jeden Fall mehr noch bekommen. Du konntest dich aber sehr gut erwischen. Also du wusstest immer, wo auch kontrolliert wird. Und man wird zum Profi in auffällig sein und sich erwischen lassen tatsächlich. Also das war gar nicht so schwer. Es war wahnsinnig einfach, tatsächlich sich erwischen zu lassen, wenn man das ein bisschen länger gemacht hat. Okay, habt ihr dann Listen gekriegt, wo die sind? Oder wie lief ich das? Wusste, in welchen Linien die zum Beispiel sind. Und zu welcher Uhrzeit da kontrolliert wird. In welchen Bahnen. Oder also manchmal wurde sind dann auch viele Kontrollteams auf einer Linie gefahren. Da war die Wahrscheinlichkeit, in jeder zweiten Bahn erwischt zu werden. Dann hat man nach einer Bahn natürlich ist mal ausgestiegen. Und wenn eins auch sehr auffällig ist, dann ist der Kontrolleure. Also meistens bin ich mit denen zeitgleich eingestiegen. Ja, Kontrolleure sind sehr auffällig. Genau. Und du hast sie ja auch irgendwann gekannt, aber für die bist du halt nur ein weiterer Schwarzfahrer. Ich habe schon an meinem Aussehen manchmal was gerüttelt, aber gar nicht so viel. Also mal Brille weg, mal Brille auf oder mal eine Mütze oder so. Nicht immer die gleichen Klamotten natürlich. Aber die haben mich nie erkannt. Also ich wurde auch schon mal am gleichen Tag vom gleichen Team zweimal erwischt. Okay. Zwei Stunden später haben mich die gleichen nochmal erwischt. Und denen ist nichts aufgefallen. Okay. Ja. Und dann hatte ich immer. Ich hatte auch immer eine Nummer wie so ein Geheimagent, wo dann wieder mein Vorfall rausgelöscht wurde aus dem System. Was war deine Nummer? Darfst du die verraten im Internet? Die Nummer weiß ich nicht mehr, sonst würde ich sie verraten. Dann würde ich das wäre Verkehrsbetrieb. Nein, Quatsch. Die also 4 oder so. Die 8. Also da muss man ganz verrückte 555 Nase ist die Nummer. Genau. 555, ja. 555 Nase, also auf den Buchstaben dann noch Nase. Weißt du, ob so Kontrolleure, werden die auch auf Provisionsbasis bezahlt? Du, da kann ich dir tatsächlich gar nichts sagen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Also, das wäre mal interessant. Das wurde mir damals nicht gesagt, tatsächlich. Also ich kannte nur meinen Job. Und angeblich gab es auch noch mal Kontrolleure, die uns kontrolliert haben. Ob wir denn wirklich kontrollieren, weil ich hätte ja auch einfach so tun können. Glaubst du, das ist dann auch also Gewaltenteilung, die sich gegenseitig kontrollieren, Checks and Balances? Ja, das ist ja eher Kontrolleure von Kontrolleuren, die Kontrolleure kontrollieren. Und wer kontrolliert die Kontrolleure der Kontrolleure? Glaubst du, das ist auch so ein Drei-Säulen-System vielleicht? Es gibt die Kontrolleure, es gibt die... Ja, aber die drei Säulen in der Staatstheorie sind ja auf gleicher Ebene. Das ist ja hier nicht der Fall. Naja, oder? Ihr seid, also in dem Fall doch schon, ihr seid ja beide angestellt von dem Verkehrsunternehmen, nennen wir es die SSV. Das war eine Versicherung, die Bahn betrieben hat. Nee, der Sport- und Schwimmverein. Sport- und Schwimmverein, DLRG, genau. SSV Ulm. Genau, aber waren Boote auf dem Bodensee, die ich da meistens genommen habe. Genau. Ja, nee, aber also die Exekutive weiß ja, von wer die Judikative ist, zum Beispiel. Ja, ja, also das die macht kennen alles die keinen ja. Sinn, ja. Ja, ich wollte nur sagen, wir sind ja auch ein Bildungspodcast, wir sind mittelalte Männer, die echt viel Wissen auch teilen können und den Menschen die Welt erklären. Deswegen ja, habe ich da so einen Wert drauf gelegt. Ja, was viele ja nicht wissen, dass wir mal zusammen in der Volkshochschule Kurse in Politikwissenschaften belegt haben. Da haben wir uns eigentlich überhaupt kennengelernt, oder? Genau, genau. Wir haben uns, also Gemeinschaftskunde hieß es damals. Ja. Wir haben uns zum Weiberklarmachen haben wir uns da angemeldet. Nee. Bei mir hat es geklappt, bei dir nicht so. Nee, aber im Endeffekt waren wir da so angefixt, dass wir nachher auch noch selbst Kurse gegeben haben. Zum Beispiel Mansplaining leicht gemacht, wo wir mittelalten Männern dann auch einfach erklärt haben, wie man Sachen erklärt. Vorzugsweise. Das war ein schöner Kurs. Ja, war ein guter. Genau. Und die Kohle, die stimmt richtig. Wenn du an der Volkshochschule so einen Kurs in Mansplaining gibst, da machst du richtig Kohle, ja. Ja, also wenn ihr das ein paar Jahre gemacht habt, müsst ihr euch gar keine Sorgen mehr um die Wirtschaft machen. Weil ihr einfach so viel, man wird ja bar bezahlt, da, ja? In Gold. In Gold. Ja. Von Christian Lindner, mit der Christian Lindner Goldmünze. Also das ist einfach Konterfei von Christian Lindner. Und auf der Rückseite aber keine Zahl, sondern Friedrich Merz. Eine Sonderprägung. Da kann man nicht Kopf oder Zahl spielen, sondern da spielt man Lindner oder Merz. Was wärst du für einer? Also wenn wir jetzt das Münze werfen spielen würden, bist du ein Lindner oder ein Merz-Typ? Also ich muss ehrlich sagen, ich nehme fast immer die Zahl. Ich auch, also beim normalen Münze werfen. Ja, aber Lindner gegen Merz ist echt schwer, welche Münzseite man da nimmt. Ich glaube, ich würde einfach die Lindner-Seite nehmen und einfach nur aus dem Gefühl raus, dass Friedrich Merz ein bisschen schwerer ist und damit eher unten Ach landet. Ach so, ja, ja. Also und dann ist Lindner ja oben, genau. Taktisch, also, ja. Der Merz-Kopf, dieses Konterfei, ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer, die Seite. Also Friedrich Merz ist auf einer Münze sozusagen die Marmeladenseite. Der fällt immer runter. Ja, aber Lindner hat voluminöseres Haupthaar. Mit mehr Masse drin, oder? Das stimmt, ja. Und Merz hat kein Haar, also kaum. Ja. Also aber ich glaube, Conclusion, beide Seiten fühlen sich ein bisschen an wie eine Niederlage. Ja. Kann man einfach so zusammenfassen. Naja. Ja, hast du sonst noch Fragen zu dem überaus interessanten Job? Obwohl, ja, ich könnte wirklich empfehlen, weil wie viel Kohle hast du gemacht? Mich interessiert ja nur Geld. Was kam da im Monat zusammen? Jetzt mal wirklich, machen wir jetzt mal nicht so auf Deutsch und ne, wir sprechen nicht über Gehalt, ich will's wissen. Was kam da im Monat zusammen? Du, das läuft nicht das ganze Jahr, deswegen ist halt kein Vollzeitjob, aber du konntest sehr kurzfristig sehr viel Kohle schöpfen, weil einmal erwischt werden dir 19 Euro damals eingebracht hat. Okay, sagen wir ein guter Monat, so ein solider Mai. Also ich habe da zwei Monate durchgezogen und war dafür zwei Wochen in Portugal unterwegs. So 1,4 oder so habe ich insgesamt gemacht. Also ein ganz guter Studentenjob eigentlich, weil ich habe nicht viele Stunden gearbeitet. 700 Schleifen im Monat, in den guten Monaten. Aber du kannst das nicht als Hauptjob machen, das gibt es nicht als Hauptjob. Also da werden, und man kann sich da auch nicht bewerben, sondern das ist ein internes System tatsächlich. Ich bin nur durch jemanden reingekommen, der dafür gearbeitet hat. Ja, ja, wie schon vorher. Ja, das ist wie eine Sekte. So kennen wir die SSV. So, ist wie eine Sekte tatsächlich. Ganz schlimmer Laden. Seit Corona bist du schon öffentliche Verkehrsmittel gefahren? Nee, ich fahre ja sonst auch in meinem Alltag, da ich ja zu Fuß zur Arbeit gehen könnte, wenn ich zur Arbeit gehen würde, würde ich sonst auch kein Verkehrsmittel nehmen. Also ich fahre sehr selten Bus und Bahn, weil ich eigentlich immer zu Fuß gehe. Und jetzt habe ich ja natürlich gar keinen Grund dazu, weil ich ja im Homeoffice verrotte. Und ich auch tatsächlich schon seit Wochen aggressiv bin, weil ich ja den Begriff des Homeoffice ganz schrecklich finde. Ich habe mir einen überlegt, einen besseren. Möchtest du ihn immer hören? Her damit. Mach ihn groß. Wir haben Hoffice. Die Reichweite. Hoffice. Also du lässt einfach nur das Home weg. Also du genau, nutzt nur das aber A. Das Das O nehme ich mit mir vom Office, ja. fürs Home. Office. Ich habe von meinem Arbeitgeber irgendwann Post gekriegt zu diesem Thema. Da hieß es noch wunderschön Telearbeit. Telearbeit ist auch tatsächlich der offiziell deutsche Begriff dafür. Also ja, die offizielle Bezeichnung. Telearbeit. Kannte ich vorher nicht, finde ich sehr schön, weil es ist so, so schön bürokratisch deutsch. Ja, das klingt auch Wort. So ein bisschen wie Telekolleg, weißt du, wo früher immer da Physik erklärt wurde, weißt du, SWR, diese wirklich sehr trockenen Unterrichtseinheiten, die von einer Kamera ohne jeden Schnitt irgend so ein Physiker an der Tafel stand. Ja, perfekt, und irgendeine Gleichung gelöst hat. So klingt oder Englischkurse, ja, im Telekolleg, Englisch lernen. Genau. Ich mach Telearbeit und danach schaue ich mir noch zwei Folgen Telekolleg rein. Ziehe ich mir noch rein. Und im Telekolleg, damals schon, als ich das geguckt habe, als Kind in den frühen 90ern, war das schon altbacken. Also das war... Ja. Es war, glaube ich, neu produziert, sah aber aus wie 70er Jahre in den 90ern. Ja, das ist aber auch einfach, weil Physiker zeitlos sind. Ja, wahrscheinlich, ja. Nee, bei mir war es Englischkurs. Telekolleg Englisch. Ach stimmt, gibt es ja auch, ja. Mhm. Es waren dann halt so simple Konversationen auf Englisch. Eigentlich hattet gar nicht, ihr auch so kein faule Lehrer, System. Hattet ihr auch manchmal so faule Lehrer, die diese Telekolleg-Sendung für Unterrichtseinheiten genutzt haben, wenn sie mal einen Tag keinen Bock hatten? Nee, leider nicht. Okay, bei mir in der Schule ist das tatsächlich 1, 2, 3, 4 Mal passiert, dass der Lehrer mit dem Medienwagen reingerollt und eine Telekolleg-Dings reingeschoben hat. Und das Coole ist, als Schüler bist du so programmiert, das ist stinklangweilig, aber es ist trotzdem noch geiler als Unterricht, nur weil ein Fernseher reingerollt wird. So. Ja, genau, es ist geiler als Unterricht und ein Fernseher. Also zwei geile Sachen, nicht Unterricht und Fernseher. Und dabei war es einfach nur stinklangweiliger Unterricht im Fernsehen. Ja. Ohne echte Menschen. Das war eigentlich tatsächlich ein Videocall vor Corona und ohne Live. Also, naja. Ja, naja. Das hinkt etwas, weil dann war alles Fernsehen vorher. Wir haben heute richtig starke Vergleiche. Also, da kommt einer nach dem anderen raus. Also, ich war bei dir schon so mit Stolz erfüllt eben. Und jetzt haue ich auch so Dinger raus. Wahnsinn. Also, das war richtig fit heute. Willst du noch einen guten Vergleich? Ja, natürlich. Wenn er richtig gut ist, belohne ich dich sogar mit Kölsch. Ich muss das ein bisschen einleiten. Okay. Also haben wir ja schon ein bisschen eingeleitet. Wir haben ja zusammen früher auf der Volkshochschule Kurse in Politikwissenschaften uns haben wir besucht zum Weiber klar machen. Und ein paar Sachen sind. Das ist ja heute unsere Schiene. Ja, okay. Ja, was ist denn hängen geblieben? Erinnerst du dich an den Rational Choice-Ansatz? Ja, natürlich. Klar. Erinnerst du dich da auch an das Wahlparadox? Ich müsste jetzt tatsächlich einen Educated Guess machen, der dann wahrscheinlich voll schief geht. Dass man nicht die Partei wählt, die man wählen möchte, weil man denkt, die andere hat bessere Chancen, auch eine Regierung zu bilden. Na, geht in die Richtung. Eigentlich ist es, also Rational Choice heißt ja, du machst nur Sachen, die dir auch einen Nutzen bringen und der Nutzen muss über den Kosten sein. Also R ist der Nutzen und B ist Benefit, also Nutzen. Warte mal. Nee, C. Du weißt schon, was ich meine. KNB, glaube ich. Kosten, Nutzen, Benefit. Genau, genau, und das Wahlparadox, ach so, ich muss ganz weit ausholen, wie ich darauf gekommen bin, Social Distancing. Ja. Da kommt alles her. Was mich am meisten nervt an dem Social Distancing, ist nicht das Distanzen, dass ich keine sozialen Kontakte mehr treffen darf, sondern mich nerven die Leute, die es trotzdem machen. Also im Umfeld Menschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du hörst, also sagen wir, du telefonierst mit irgendjemand Verwandtem und dann sagst du, ja, deine Cousine ist gerade da. Und dann denke ich mir, fucking Cousine, warum besuchst du meine Verwandte, die 200 Jahre älter ist als du? Ja, das ist ja auch sozialpsychologisch sehr gut zu erklären, ne? Also, dass man einfach, man fühlt sich dann halt auch schlecht, weil man auch noch für sein an Regeln halten bestraft wird. Ja, genau, genau. Das ist das Ding. Und das nervt mich sehr. Und, oh Gott, jetzt wie kriege ich jetzt den Bogen wieder? Jetzt bin ich aber gespannt, wie du zum Wahlparadox noch kommst. Genau. Weil, aber du wirst den Bogen bekommen. Du bist, du warst mal Lehrer an der Volkshochschule in Mansplaining. Also, du wirst das hinbekommen. Hallo? Und ich habe ein paar Weiber klar gemacht auch an der sagst du Volkshochschule? Ja, ich glaube, du hast sogar heimlich, weil du wusstest, dass ich dich ächten würde, du bist eigentlich so ein Pick-up-Artist. Du siehst ja so aus. Ja. Okay, ja. Aber mach weiter mit deinem schlauen Zeug. wir können das auch abbrechen. Nee, worauf ich hinaus will. So, genau. Social Distancing und das Wahlparadox. Genau, die meisten Leute machen es ja dann doch, Social Distancing. Ja. Ja. Obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden ansteckst, wenn du jetzt doch rausgehst, ist ja sehr gering. Oder dass du dich ansteckst. Ja. Relativ. Also mit gering. Ja, ja, natürlich ist sie da, aber sie ist gering. Sie ist im 0,x-Bereich. Ich stimme dir dazu. Ja, aber trotzdem machen es alle. Wahrscheinlichkeitsrechnungen, genau. Und trotzdem machen es alle. Also Social Distancen. Ist doch, das ist genau wie dieses Wahlparadox. Ah, jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst. Das Wahlparadox ist nämlich, das erkläre ich jetzt als nächstes. Ja, da freue ich mich auch schon die ganze Zeit drauf. Genau, aber ich bin jetzt schon viel gespannter, weil ich weiß, worauf du raus willst. Das wird genial. Also Leute, bleibt dran. Das Wahlparadox ist nämlich, also Rational Choice haben wir ja schon gesagt, da geht es darum, der Mensch macht eigentlich nichts, was, wo die Kosten höher sind als der Nutzen. Und beim Wählen ist ja so, wenn du wählen gehst, ist es sehr unwahrscheinlich, also im 0,0001, glaube ich, oder so 4, 5, 0, dass deine Stimme ausschlaggebend ist für den Wahlausgang. Weil ja 50 Millionen Leute wählen gehen bei so einer Bundestagswahl. Also im Millionstelbereich bewegt sich die Chance. Ja, ich bin bei dir. Ja, ja. Ja, noch bin ich bei dir. Und genauso ist es, wenn du rausgehst und nicht ansteckst. Dich nicht, also jetzt zu dieser Zeit rausgehst. Wenn du das Social Distancing brichst, du wirst wahrscheinlich eh keinen anstecken. Macht das irgendwie Sinn? Es hat in meinem Kopf Sinn gemacht. Der Vergleich macht schon Sinn. Das Problem ist nur, dass Rational Choice eine sehr schwache Theorie in der ursprünglichen Auslegung ist. Deswegen, ja. Jetzt kommt deswegen, hier der Herr Politikwissenschaftler. Nee, ich erkläre dir das mal. Pass auf. Nein, Quatsch. Dadurch, dass die Theorie da schon nichts erklären kann und von einem Paradox redet, merkt man ja schon, dass die Theorie vielleicht nicht das Beste ist, um eine Wahl zu erklären. Aber ich weiß genau, ich finde den Vergleich sehr, sehr, sehr, sehr schlau. Ja, das ist ja interessant. Trotzdem gehen 70% oder so in Deutschland. Wie viel ist es? Sowas, 75% so der Bundestagswahl, was irgendwie 40, 50 Millionen Leute sind. Weil da ja die obwohl es ja gar keinen Sinn macht, weil deine Stimme ist ja nichts wert. Ja, aber wenn ja keiner wählen geht, ist deine Stimme auf einmal sehr viel wert, deswegen geht ja jeder. Deswegen hat die Theorie auch so einen Fehler. Und wenn jetzt alle wieder einfach rauslaufen, dann haben wir nämlich genau das gleiche Problem. Und deswegen war unser Volkshochschulkurs ganz gut für uns. Absolut. Jetzt haben wir es entschlüsselt. Deshalb bleiben die deutschen Streber alle in ihren Häusern gerade. Außer halt ein paar. Und die nerven dann. So wie die Nichtwähler. Glaubst du, es gibt eine, wie groß ist die Schnittmenge zwischen Nichtwählern, weil sie keinen Bock haben, und Distancing-Verweigerern? Gibt es da ein Wort für? Assis. Gibt es eine Schnittmenge zwischen Assis und Assis? Ne, also man hat ja noch keine Daten zu den Leuten, die sich da eher verweigern, deswegen ist das ganz schwer zu sagen. Aber ich habe die Vermutung, dass je ländlicher eine Gegend wird, desto mehr denken die Leute, die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr gering, dass wir uns hier anstecken, und desto mehr achten sie nicht auf Mindestabstand und so weiter. Also je ländlicher die Gegend wird, je kleiner das Dorf ist, wird halt gedacht, okay, wenn hier kein Fall ist, wer soll sich denn anstecken? Und die Inkubationszeit wird nicht mitbedacht. Das halte ich für Quatsch. Das ist meine These. Ja, weil... Herr von Schomburg. Wie ist denn die Wahlbeteiligung? Das ist ein Streitgespräch damals in unserer ZDF-Serie, weißt du noch? Wie als wir damals noch Kienzler und Hauser hießen. Nee, weiß ich nicht mehr. Nee, als wir noch Frontal moderiert haben, da warst du Kienzler damals und hattest einen Schnurrbart und ich war Hauser. Als ich noch Bartwuchs hatte. Als du noch Bartwuchs hattest. Ja. Nee, wie ist denn die Wahlbeteiligung auf dem Land? 12. Zur Stadt. Du, ich wollte mit meiner These nicht deine Theorie stützen. Ich wollte nur meine präsentieren. Du wolltest dich in ein geiles Licht darstellen, dass du nachher mehr Weiber umbolzen kannst als ich. Wie damals in der Volkshochschule. Wie damals. Führst du nicht immer so... Wer hat jetzt die Bitches? Wer hat jetzt die Bitches und wer sitzt jetzt allein zu Hause? Führst du eigentlich heute so eine Strichliste, tatsächlich, wie oft du Weiber sagst? Ja, ich sag das aber nur im Kontext mit Ficken. Okay. Ja, kann ja auch sein, dass du so eine Wette hast irgendwie. Du bist heute sehr edgy. Ich finde das schön, das ist der alte Peter. Das ist der alte Peter. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen, war ich zu wenig Pimmel, zu wenig Hitler, zu wenig Weiber. Okay, und dann hast du jetzt im Bett gelegen und hast gedacht, ich muss da nochmal raus. Ja, mein Team hat es gesagt. Aus meinem Kokon wie ein Schmetterling. Nee, meine Redaktion hat es mir gesagt. Deine Redaktion? Du hast eine Redaktion Berater, für unseren Podcast? Ja, du nicht? Nee, ich bin naturgut. Ja, du siehst es ja auch eher als Hobby, weil du konzentrierst dich halt voll auf dein Autoren-Business und machst da geile Auftritte vor 25.000 Leuten in Stadien. Zusammen mit Mario Barth, da bin ich mir das auch, auch mal schade. Das wäre auch mal geil, eine fucking Lesung in einem Stadion. Also so wie so ein Mario Barth oder keine Ahnung. Ich glaube, das hat es schon mal in Nürnberg gegeben tatsächlich. I see what you did there. Ja. Damit wir die Person dann heute doch noch, also den Haken, den serviere ich dir. Als mein Kampf rauskam, hat er da eine große Release, Book Release, hieß auch damals so. Großes Book Release auf Book Release. Book Release in Nürnberg. Im Stadion. Fuck. Mann, heute habe ich aber auch Worthänger. Wie heißt das Stadion? Das Playmobil-Stadion. FC Nürnberg. Ich mache jetzt nebenher Recherche, um diesen Gag so durchzubringen. Moment, du bist ja auch jetzt gerade zu Hause. Damals im Max-Morlock-Stadion. Heißt das Max-Morlock-Stadion? Ja, ich hätte jetzt auch erwartet irgendwie, das heißt TUI-Reisen-Stadion oder so. Ja. Deprimierend. Aber gut, die sind jetzt nur noch zweite Lieder. Deswegen, naja. Also es hieß mal Arena Nürnberger Versicherung. Auch schöner Titel. Ich finde ja auch, dadurch, dass man diese ganzen Konzerne mit in Stadionnamen und Hallennamen nimmt, klingen die auch viel cooler, die Hallen. Ja, Heidenheim zum Beispiel, die GAGFAH Arena. Ganz traditionelles Stadion. Klingt das hat total, Geschichte. Klingt total zugänglich auch so. AOL Arena, Lanxess Arena oder so. Das klingt einfach super, finde ich gut. Ja, sowas geht ja noch. Das ist immerhin nur eine, zwei, drei See oder halt ein griffiger Name. Aber es gibt ja auch wirklich das Schau-ins-Land-Reisen-Stadion. Ja, das ist schon gut. Oder ja, GAGFAH-Arena. Naja. Du, Max-Morlock-Stadion, davor hieß es Frankenstadion oder Städtisches Stadion. Die Arena Nürnberger Versicherung ist was anderes. Das ist irgend so eine Konzerthalle. Frankenstein Stadion Nürnberg. Book Release. Genau. Ja. Cool. Hast du auch noch ein Töpfchen? Ein was? Ein Töpfchen? Hast du auch noch einen Job? Ein Jobchen? Ja. Ich glaube, wir haben über alle meine Jobs schon gesprochen. Ja gut. Warte, ich habe hier gerade noch was. Muss ich noch kurz. Es hieß mal Easy Credit Stadion in Nürnberg. Auch gut, klingt seriös schon. Richtig scheiße. Ja. Ich habe auch gehört, die Easy Credit Familie wählt AfD. Die haben eine Familie? Kennst du nicht die Easy Credit Familie? Die Werbespots? Die so auf cheesy gemacht sind? Nee, kenne ich tatsächlich nicht. Ich habe ja kein Privatfernsehen. Ja, ich kenne die halt. Oh, heute kommt mein Bildungsbürgertum auch wieder richtig. Ja, du bist, das ist richtig geil. Leute, wenn ihr Fragen habt, ruft mich einfach an. Ich erkläre euch alles. Ich gucke ja eigentlich gar kein Fernsehen. Ich gucke ja eigentlich gar kein Fernsehen. Das stimmt tatsächlich auch. Wenn ich mal Fernsehen gucke, live, dann ist es Fußball. Und da kommt eigentlich nur Easy Credit Werbung. Oder Autos oder Grillzeug. Okay. Also ja, halt ich gucke ja eigentlich geiler Heterogramm, Kredite, Autos, Grillen. Das ist eigentlich wie unser Volkshochschulkurs damals. Ja. Hauptsache keine Weiber. Genau. Okay, jetzt zu den Jöppchen. Genau, Jöppchen. Was hast du für ein Jöppchen mitgebracht? Ich hab, glaube ich, über alle Jobs schon berichtet in diesem Format. Ja, das stimmt. Also dein Hakenhalter im OP hatten wir schon. Das hatte ich vergessen. Ja, ich habe auf dem Bau gearbeitet, ich habe auf dem Reiterhof gearbeitet, ich habe im OP gearbeitet, ich habe in Brelon habe ich gearbeitet. In was? In Brelon. Brion. Brion. Brion. Brelon. Brelon ist eine Stadt im östlichen Sauerland mit 25.417 Einwohnern. Ach so, da wo Friedrich Merz herkommt. Oh, du bist gerade aus meinem Ohr gefallen. Genau, da wo Friedrich Merz herkommt. Nee, da habe ich nicht gearbeitet. Ich habe gerade einfach nur den Tab gesehen und wollte gerne das Wort Brelon sagen. Ja, sehr, sehr gut. Nee, deshalb habe ich nie sowas. Nee, also mir fällt jetzt nichts Neues. Ich kann nichts Neues liefern, so wie du mit deinen. Aber wir könnten uns ja irgendeinen geilen Job einfallen lassen. Ja, ich wollte gerade fragen, ob du unseren Hörerinnen und Hörern einen Job empfehlen könntest. Ja. Ich habe mir überlegt, also ich habe mir immer überlegt früher, ich finde es voll geil für einen Film, so eine Prämisse wie Fight Club zu haben. Okay, Nicht die Prämisse von ihm, sondern die Backstory vom Protagonisten. Die finde ich bei Fight Club extrem geil kennst du die? Backstory? Also was der Protagonist im Film, Edward Norton, genau, was der beruflich ja keinen Namen macht. Hat. Genau. Ja, der arbeitet doch in irgendeinem so Bürogebäude, aber was der da macht, weiß ich gar nicht. Das ist total geil. Der arbeitet für eine Versicherung. Der erklärt es in diesem Flugzeug. Der arbeitet für eine Versicherung und. Ah, stimmt, diese Risikoberechnung, gell? Genau, Rückrufkoordinator für Auto. Ja. Motive-Sektor. Für einen großen Automobilhersteller macht der das. Okay. Und sowas fand ich immer geil und ich wollte mir auch sowas Geiles immer einfallen lassen. Arbeite bis heute noch dran. Einen guten Job. Okay. Ich dachte mir. Wenn ich mal ein Drehbuch schreibe für einen fetten Oscar-Film, wird mein Hauptdarsteller, mein Protagonist, Produzent von diesen Zuckerspendern sein, die in Cafés auf Tischen stehen. Dosiert dieser Zucker rauskommt. Weißt du, was ich meine? Ja, also die man so einmal kippt und dann kommt alles, was da gerade in diesem Zuckerrohr drin ist, raus. Genau. Aber dann muss man wieder neu kippen, ja. Das ist genial. Oder würdest du dir den Film angucken, wo der Protagonist oder die Protagonistin so einen Laden hat, der sowas macht? Ja. Ja, würdest du dir angucken? Würde ich mir sofort angucken. Alles klar. Es gibt nichts Spannenderes als Zuckerspender, finde ich. Nein, es ist ja nur, bei Fight Club geht es auch nicht ums Versicherungsbusiness. Ja, ich weiß. Ich finde aber tatsächlich, es ist ein schönes Randgebiet, weißt du? Ich bin ja nur so unkreativ. In meinen Büchern sind die Leute Busfahrer oder Telefonisten. Sachen, die es wirklich gibt. Deswegen finde ich deinen Einsatz wirklich super. Ja. Ich muss auch heute möchte ich dich auch loben. Danke, danke, gut. danke. Ja. Also, wenn du mal wieder ein Buch schreibst und irgendein Charakter noch eine Backstory braucht, wenn du willst, kannst du das benutzen für okay. $24,000. Ah, ich hätte jetzt angeboten, den Charakter einfach Peter zu nennen, aber okay. Vergiss es. Dann muss ich ihn aber schon geiler Peter nennen. Geiler Peter. Also da muss er schon der muss die geilsten Weiber klar machen in dem Buch auf jeden Fall. Derjenige. So, ich habe mir jetzt vorher noch, wenn du Weiber sagst, so rede ich nur Kölsch. wusstest du, wer der Architekt vom Max-Morlock-Stadion ist? Wahrscheinlich der Speer, oder? Sonst Otto Ernst Schweizer. Ach, das ist der Vater von diesem Jochen. Extremsport-Typen. Genau. Jochen Schweizer. Ja. Glaube ich. Ja, der war Patenonkel von Jack Wolfskin. Ist Jack Wolfskin ein Mensch? Ich glaube nicht, nein. Nee, das ist einfach nur ein guter Name. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube auch, es gibt nicht wirklich einen Dr. Pepper, aber. Oh ja, das ist eine gute Frage. Naja, vielleicht war es irgendein Ernährungswissenschaftler. Stimmt. Der dachte, komm, ich mach Cola mit noch mehr Zucker. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Und noch einem komischen Geschmack dazu. Und die schmeckt dann total scheiße. Jetzt. Ich mag die. Ja, aber du magst die wahrscheinlich nur aus popkulturellen Gründen, weil du Forrest Gump cool fandest vor 20 Jahren. Was? Cool? Forrest Gump. Den Film? Nee, den Film finde ich ganz schlimm. Tatsächlich. Okay. Ja. Okay, dann nehme ich alles zurück und entschuldige mich. Weil ich das erste Mal Dr. Pepper getrunken habe, kannte ich Dr. Pepper schon 10 Jahre davor, habe ich das schon kennengelernt, nämlich in Forrest Gump. Als er da bei dem Präsident ist und irgendwie 12 Flaschen Dr. Pepper trinkt und dann pissen muss. Fand ich witzig, als ich Forrest Gump das erste Mal gesehen habe mit 9 oder so. Und irgendwann, als ich dann 15 war, habe ich mal Dr. Pepper in irgendeiner Tankstelle in Belgien gefunden und dachte, geil, Forrest Gump, Merchandising. Also ich habe ja schon als Kind Dr. Pepper getrunken, deswegen... Ja, weil du in der Nähe von Belgien aufgewachsen bist, du Streber. Nee, tatsächlich, weil bei mir im Heimatort, nachdem ich benannt wurde auch dann, tatsächlich ein Housing der Amerikaner war, also ein Wohngebiet. Und da war kein Militär, sondern war wirklich nur Housing für eine nahegelegene Airbase. Und da konnte man zum Baseball tatsächlich auch als normale deutsche Kartoffel hingehen. Ah, cool. Und da konnte man natürlich dann auch Dr. Pepper trinken und einen Hotdog essen. Geil. Und wenn mein Vater gut gelaunt war, weil er meistens ist, hat er mir gern mal so ein zuckersüßes Getränk gekauft und so ein Hotdog, so als Ausnahme mal. Aber deswegen habe ich sehr früh den Geschmack von Dr. Pepper kennengelernt. Wie hat es dein Vater eigentlich hingekriegt, wenn er diese großen Schaumstoff mit dem ausgestreckten Zeigefinger Handschuhe anhatte, dir die Dr. Pepper zu geben? Ja, das ist das Problem. Als Deutscher durfte man die großen Fingerhandschuhe durftest du als Kartoffel nicht tragen. Das war die Einzige, wo man da ausgeschlossen war, ja. Ah, wurden da Pässe kontrolliert dann. Da sind die Amerikaner echt böse geworden, wenn du als Kartoffel. Nee, du siehst ja in der Kartoffel die Kartoffeligkeit an. Ah, stimmt, ne? Wir hatten ja alle keine Nike-Kappen an damals. Mitte, Ende der 80er hatte ja noch keiner eine Nike-Kappe an. Ihr habt noch die guten Adolf-Dassler-Kappen angetragen. Ja. Nein, natürlich karierte Hüte und sowas, also so Filzhüte und so. Und Pickelhauben. Pickelhauben und Filzhüte. Klar. Eigentlich. Ja. Und deswegen dann, und dann mit so einer großen, also das, allein schon von der Optik her, eine Pickelhaube und dann so eine große Hand. Das sieht wirklich lächerlich aus. Da muss man auch wirklich sagen, da mussten uns die Amerikaner auch vor uns selbst schützen. Ja, absolut, ja. Außerdem ist es ja auch beim US-Militär da nicht so gern gesehen, wenn Deutsche ihre Hände ausstrecken. Deshalb haben sie es ja ursprünglich auch ihre Basen da mal aufgebaut, um das weiterhin zu vermeiden. Also ursprünglich. Genau, genau. Und diese großen Hände waren ja auch tatsächlich eigentlich hauptsächlich da, um sich über den Hitlergruß lustig zu machen. Sind dann erst in die Stadien gekommen. Erfunden wurden diese großen Schaumstoffhände allerdings von Charlie Chaplin im Film Der große Diktator. Ah, das wusste ich gar nicht. Geschichtlicher Fakt. Okay. Ich bin jetzt echt ein bisschen neidisch auf deine Kindheit, weil du hattest Dr. Pepper und coole amerikanische Getränke. Ich nicht. Ja. Ich glaube, es ist eh so ein, eine wir hatten sonst Theorie von nix. Mir. Ja, ihr hattet sonst, ja sonst nichts. Das stimmt, ja. Ja. Nur Armut. Ja, Bohnen und Dr. Pepper. Bohnen, ja. Hotdogs und Dr. Pepper, ja. Ja, haben die auch, also so war es ja nach dem Krieg, als dann die Amerikaner in Deutschland waren, haben die ja auch Kaugummi und so einen Scheiß verteilt an die Kinder. Nein, die, da haben ja ganz normale Familien gelebt, aber natürlich Militärfamilien, aber wir wurden nicht mehr versorgt von denen. Okay, du durftest auch nicht da im Supermarkt einkaufen, natürlich. Das war zum Beispiel nicht gestattet. Der hat einen kleinen Supermarkt da. Okay, so war das früher. Ich hatte mal einen Englischlehrer, der Englischlehrer geworden ist, weil die Amerikaner nach dem Krieg in seiner Heimatstadt ihm Kaugummi Schokolade geschenkt haben. Verteilt das haben. Fand er einfach okay. Super geil. Er fand Kaugummi so unfassbar geil als, was weiß ich, Siebenjähriger, als der Krieg zu Ende war. Dass er dachte, Amerikaner sind geil, Englisch ist geil, ich werde Englischlehrer. Ja, aber da hat der Kaugummi ja ihn zur Bildung gebracht. Absolut. Und das war mein Lieblingsenglischlehrer, glaube ich, in meiner Schulgeschichte. Guter Mann. Sehr alt war er auf jeden Fall. Also wenn er bei Kriegsende schon Kaugummi kauen konnte. Stimmt. Ja. Sollen wir das vielleicht auch... In seinem Unterricht durften wir rauchen, kurz noch. Okay. Deshalb mochte ich ihn auch ganz gern. Okay. Klingt nach einem sehr, sehr guten Lehrer auch. Ja, es war seine letzte Stunde in seinem Leben als Lehrer. Der war seit dem Krieg war er Lehrer. Und dann waren wir draußen, unterm Baum, haben wir seine letzte Stunde gemacht. Okay. Und da hat er gesagt, komm, Leute, ihr seid jetzt 14 Jahre alt. Ihr könnt jetzt auch mal rauchen. Damals habe ich auch schon Kaugummi gekaut. Genau. Die Amerikaner haben ihm sicher auch Lucky Strike gegeben. Gibt's ja auch ganz wahrscheinlich. Gibt's auch Aufnahmen von, wahrscheinlich war das mein Englischlehrer. Ich habe mal eine Aufnahme gesehen, wie irgendwie so in so einer zerbombten Stadt irgendwelche Kinder von Amerikanern Zigaretten angenommen haben. Weil ja, damals... Die waren auch ziemlich geil. Also das war doch immer so ein Hype um amerikanische Zigaretten in den 40ern und 50ern. Stimmt, weil die so viel besser waren als die europäischen. Ein Qualitätsmerkmal sondergleichen. Absolut. Du, ich hatte noch die nette Idee, weil wir jetzt auch, glaube ich, unsere Stunde schon überschritten haben, die gute alte. Ja. Aber als du gesagt hast, er war einer deiner Lieblings-Englischlehrer, Da wir nächste Folge tatsächlich auch, um die Hörerinnen und Hörer richtig heiß zu machen auf die nächste Folge, da wir unsere Top 5 unserer Englischlehrer einfach... Die Top 5? Die Top 5 Englischlehrer, unsere persönlichen. Und wir sagen einfach immer nur die Namen. Das ist gar nicht schlecht, ja. Das ist richtig interessant für die Leute auf der anderen Seite. Aber wenn ich so durchgehe, also ihr könnt euch auf jeden Fall freuen, ich gehe es gerade in meinem Kopf durch, meine Englischlehrer und Englischlehrerinnen. Die hatten alle ziemlich gute Namen. Ach, okay. Ja, dann ist doch super. Ich wollte als lahme Ankündigung machen, aber jetzt ist es eine richtig geile geworden. Jetzt wird es eine geile. Heute läuft, ja, für das wir nur zu Hause sitzen und über eine wackelige Telefonverbindung verbunden sind, sprudeln wir vor Ideen, wie damals in unserem Mansplaining VHS-Kurs. Genau. Jo. Ja, wunderschön. Jetzt hatten wir ein Loch gerade, irgendwie ein Verbindungsabbruch. Genau. Gut, dass wir wieder da sind und wir hören jetzt wohl auch auf, oder? Ich denke schon und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir uns vielleicht bei der nächsten Folge dann auch wieder als echte Menschen sehen. Also ja, die ist dann im Mai. Also heute ist der 17. April. Genau, die nächste Folge ist am 19. raus. Irgendwann im Mai. Und vielleicht. Die wird total geil. Die wird super. Also wenn wir uns wieder in die Augen sehen können, dann ist die ganze Erotik auch wieder hier in diesem Podcast. Ja. Ja. Genau. Mhm. Und du wirst auch mehr belohnt, wenn du so Wörter sagst, dann siehst du mein Gesicht auch besser. So Wörter wie Volkshochschule. Ja, ich höre ja sehr schlecht. Und Telearbeit. Ich höre ja tatsächlich sehr schlecht und mich unterstützt es sehr, wenn ich noch Lippen dazu lesen kann. Und jetzt sehe ich deine Lippen gerade nicht, deshalb verstehe ich dich so schlecht. Es kommt die Zeit, wo wir uns wieder besser verstehen werden. Ja. Und auch euch da draußen. Genau. Bleibt zu Hause, weil ihr wisst ja hier. Ich wollte jetzt sagen. Wahlparadox. Genau, bleibt zu Hause. Sowieso geht zur Wahl, wenn es nächstes Mal eine Wahl ist. Genau. Geht zur nächsten Bundestagswahl. Bleibt bis zur nächsten Bundestagswahl zu Hause. Dann und dann geht einmal kurz falsch, raus. Aber dann geht wählen. Zur Schule, hier zur nächsten Grundschule bei euch um die Ecke. Und dann geht wieder heim. Setzt euch auf die kleinen Stühle, in die Wahlkabine, wählt und dann für die nächsten 4 Jahre auch dann wieder heim. Kann man Kommunalwahlen sich hinsetzen? Geil. Nö, eigentlich nicht. Aber ich mag das Bild, wenn man sitzt während der Wahl. Ja. Ich habe noch nie gesessen während einer Wahl, aber ich mag dieses Bild. Das möchte ich behalten. Auf einem viel zu kleinen Stuhl. Auf einem viel zu kleinen Stuhl und mit viel zu großen Schuhen an. Und gekommen bist du mit einem ganz kleinen Dreirad und 25.000 Luftballons. Genau. Ja. Ich komme hier mal in der Bürgerpflicht nach. Oder tatsächlich mit 9 Freunden in einem winzig kleinen Auto. Lassen Sie mich durch, ich bin Wähler. Ja. Cool. Alles klar, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns im Mai. Ja. Also bleibt gesund, wir zwei, bleibt daheim. Du und ich, Jean-Paul Prüm und ich, sehen uns im Mai. Ihr hört uns im Mai. Und jetzt, gerade in diesem Moment, hört ihr uns auch. Aber genau. Ihr habt es jetzt geschafft. Jetzt könnt ihr euch einen anderen Podcast mit alten weißen Männern anhören. Genau. Viel Spaß dabei. Viel Spaß und, dabei. Und fühlt euch trotzdem gedrückt, obwohl wir das gerade alle nicht tun. Ja, kein Mensch weiß, wie sich's anfühlt, gedrückt zu werden. Genau. Dieses Gefühl kommt hoffentlich nie wieder. Ja, ist eigentlich ganz geil, ja. Ich hatte lange keine Geschlechtskrankheiten mehr. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Damit gehen wir raus. Ja. Also Peter, Peters Salbenkonsum geht runter. Wir hoffen, eurer auch. Genau. Tschüss. Danke, Jean-Paul. Tschüss, Jean-Paul. Und Leute.